بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen im Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und halben Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, wir machen inshallah ta'ala heute weiter mit dem ersten Band von Sunan Abi Dawud. Und wir sind hier beim Seite 406 angekommen. 406, Kapitel As-Salah, unter Kapitel 139. 139 und Hadith Nummer 845. Hadith Nummer 845. So. Und zwar das Kapitel lautet die Iqa-Sitzung zwischen den beiden Niederwerfungen. Erst einmal das Wort Iqa kommt vom Wort Qa'u. Und Al-Qa'u ist der oberste Teil des Oberschenkels. Der oberste Teil des Oberschenkels. Und wenn man sich nach der Iqa-Sitzung niederwirft, beziehungsweise in der Iqa-Sitzung hinsetzt, dann setzt man sich auf diesen Teil hin. Warum? Weil genau dieser Teil auf den Fersen des Fußes, der beiden Füße, platziert wird. Insofern stützt man sich mit jeweils dem rechten oberen Teil des Oberschenkels auf der rechten Ferse und mit dem oberen Teil des linken der Oberschenkels auf der linken Ferse, während natürlich beide Füße aufrecht positioniert sind, ja, und die Zehenspitzen oder ein Teil davon in Richtung Qibla zeigt. Das nennt man Iqa. Das ist eine Form des Iqa, wobei diese Sitzung auch für eine zweite Form des Sitzens verwendet wird, nämlich wenn man sich verglichen mit einem, also hinsetzt wie ein Hund sich hinsetzt. Und dabei sitzt man auf seinem Gesäß, die beiden Füße sind aber angewinkelt. Man sitzt sich, also beide Füße sind angewinkelt, wie beim Iqa, nur man sitzt nicht eben auf diesen auf den Fersen, so sitzt auf seinem, mit dem Gesäß auf dem Boden. Und diese zwei Versionen sind beide beliefert worden und wir finden deswegen die Verpönung des Iqa in manchen Überlieferungen, wir finden die, die Iqa als eine Form, als eine Nachahmung, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Sitzen, im Gebet zu sitzen pflegte, teilweise. Und deswegen, wie führen wir diese Hadithe zusammen? Sie reden zwar vom gleichen Begriff, aber sie sind nicht dasselbe. Weil auf dem Qa'u zu sitzen, ich habe vorhin gesagt, was Qa'u bedeutet, kann auf diese Art sein und auf die andere Art sein. Und die eine stimmt eben mit der Sunna überein und die andere eben Gegenteil ist uns verboten worden. Tawus, im Hadith 845, Tawus, rahimahullah ta'ala, sagte, wir fragten Ibn Abbas, radiallahu anhuma, über die Iqa-Sitzung zwischen den beiden Niederwerfungen. Und er antwortete, dies ist Sunna. Dann sagten wir denken, dass dies zum unruhigen Verhalten einer solchen Person gehört. Da sagte Ibn Abbas, es ist die Sunna deines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aus dieser Überlieferung erfahren wir nicht nur, dass der Iqa eine Sunna ist, sondern wir erfahren auch, dass der Iqa eine Form des Sitzen ist, die nicht in jedem Sitzen im Gebet gemacht wird, sondern zwischen den beiden Niederwerfungen. Okay? Denn wir haben die Niederwerfung zwischen den beiden das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen. Wir haben das andere Sitzen für den Tashahhud. Und wir haben ein drittes Sitzen auch, das ist der Istiraha-Sitzung, Das ist, wenn man sich kurz ausruhen möchte oder muss, bevor man zu einer geraden Raka nach der zweiten Sajda wieder aufsteht, über die wir auch schon letztes Mal gesprochen haben. Insofern hier, wir reden beim Iqa nur von der Situation, in der man zwischen den beiden Niederwerfungen sich kurz hinsetzt und Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet. Und hier zeigt es, dieser Hadith ist für uns yani auch eine Lehre, wenn wir etwas sehen, wie in diesem Fall dieser spätere Imam, Tawus ibn Kaysan, rahimahullah ta'ala, dass er, wenn er etwas gesehen hat, was für ihn abnormal ist, dass er erst einmal nicht die Person anspricht, sondern er fragt seinen Lehrer und Gelehrten, was ist das für eine Form des Sitzens, was hältst du davon? Warum? Weil genau das ist es ja. Er will ja nicht sich vielleicht negativ äußern über eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil was du nicht kennst als Sunna ist für, gilt für dich nicht als eine Sunna. Und deswegen sei man hier vorsichtig, dass man nicht sagt. Und deswegen auch der Prophet alaihi salam in manchen Überlieferungen hat er uns ja gesagt, wir sollen, was das Volk der Schrift sagt, weder glauben noch leugnen. Ja, und dann hat er das auch begründet, hat er gesagt, weil wenn ihr es leugnet, kann es sein, dass ihr leugnet einen Teil dessen, was Allah offenbart hat. Ja? Und damit das nicht passiert, hier ist es sehr ähnlich, eine Sünde des Propheten zu leugnen oder den Menschen dafür zu kritisieren, obwohl er ja nichts gemacht hat. Und wer bist du, dass du alles kennst in der Religion? Vielleicht siehst du etwas, was du nicht gekannt hast. Ja? Du lernst maximal das, was du liest, was dein Lehrer dir beibringt und so, was man dir beigebracht hat. Und das muss ja nicht mal richtig sein. Ja? Deswegen einfach, diesen Vorteil haben wir aus diesem, oder diese Sache lernen wir wirklich aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von Ibn Abbas, beziehungsweise von Tawus, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Und dann auch hier, der Lehrer, hat Geduld, ja, weil der Mann hat gefragt, er hat ihm gesagt, das ist eine Sunna. Fertig, Sunna von wem soll sie sein? Ja? Und er hakt nach, ja, weil wir haben gedacht, so und so, also das ist die Sunna deines Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, fertig. Es gibt keine Meinung. Deine Meinung interessiert uns überhaupt nicht. Du hast gedacht, das wäre das Verhalten einer Person, die unruhig ist, ja, zum Beispiel, der Iqa zwischen zwei Sitzungen ist einfacher und geht schneller. Ja? Weil man seinen linken Fuß deswegen nicht auf den Boden macht. Und so ist es quasi, ist man ja schon in dieser Position. Du bist ja im Sujud, sind ja deine Füße schon prädestiniert für den Iqa. Okay? Deswegen brauchst du dich ja nur draufsetzen. Es ist einfacher, als hätte jemand es eilig. Deswegen sagt er, wir haben gedacht, das ist ein unruhiges Verhalten dieser Person. Der will schnell die zwei Sätze, das schnell zur zweiten Sajda wieder übergehen. Und dann sagt er, nein, so ist es nicht, das ist die Sunna deines Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aus dieser Überlieferung lernen wir aber nicht, oder schlussfolgern wir nicht, dass alles andere keine Sunna ist. Das ist wichtig. Weil das hat er nicht gesagt. Und das ist eine bekannte Fehlerquelle. Ja? Wenn jemand sagt, das ist Sunna, dann denkt man, alles andere ist keine Sunna. Das hat er nicht gesagt. Und ist auch nicht so gemeint. Denn der Iftirash, das heißt, dass man die Oberseite seines linken Fußes auf den Boden macht und sich auf die Innenseite seines linken Fußes hinsetzt, während der zwei Sajdas, es bleibt eine Sunna. Ja, das hat er dadurch nicht. Ach, ist ähnlich wie zum Beispiel zur Zeit von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, und er ist ja 179 gestorben, also so im zweiten Jahrhundert ungefähr, ja, nach Hijra natürlich. Dort war die bekannte Lesart von Ahlul Medina, die Leute in Medina, die haben nach der Lesart von Imam Nafi' gelesen, rahimahullah ta'ala, tamam? Und dann hat man ihn gefragt, und er war der Imam der Moschee, ja, der Imam Nafi'. Und dann hat man ihn, Imam Malik, gefragt, rahimahullah, über diese Lesart, dann sagte er, die Lesart von Nafi' ist eine Sunnah. Die Lesart von Nafi', Qira'atu Nafi'in, Sunnah. Auch hier das Gleiche, das eine schließt das andere nicht aus. Das als Sunnah zu bezeichnen, bedeutet nicht, dass alles andere keine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sondern wir lernen in diesem Teil des Gebets, wie bei vielen anderen auch, dass man die Wahl hat. Und deswegen ist es zur Vollkommenheit gehört es, dass man jede Sunna-Handlung, wenn sie eben austauschbar sind, mal praktiziert. Dadurch hält man sie am Leben und dadurch macht man das tatsächlich, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. 140, was man beim Erheben nach der Verbeugung sagt. Abdullah ibn Abi Aufa sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sich aus der Verbeugung hob, sagte er, erstmal auf Arabisch, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ. Wenn der Gesandte Allah sich aus der Verbeugung hob, sagte er, Allah erhöre das Gebet desjenigen, der ihn lobt. O Allah, unser Herr, dein ist das Lob, dass die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist und alles, was darüber hinaus will und alles, was du darüber hinaus willst, ausfüllt. Das ist ein Dhikr, den wir im Salah sagen. Wir wissen, dass man mindestens sagt, Rabbana wa laka alhamd und Rabbana laka alhamd. Aber wenn wir, und das, diesen Dhikr, manche Gelehrte sagen sogar, dass er wajib ist. Aber du kannst mehr sagen als dies. Und das ist eine überlieferte Form, die wir in diesem Hadith gelesen haben. Und dieser Hadith weist ebenfalls darauf hin, wie wertvoll der Tasbih ist und der Tahmid ist. Tasbih, das Sagen von Subhanallah, und Tahmid, das Sagen von Alhamdulillah. Denn dieses füllt Himmel und Erde auf. Ja. Diese Sachen sind natürlich für uns unvorstellbar, weil wir diese Größen nicht kennen. Aber wenn du siehst, wie wertvoll der Tasbih und der Tahmid ist, oder der Prophet sallallahu sagte, dass diese Art von Dhikr, Alhamdulillah, sagt er, Tamla'ul Mizan. Tamla'ul Mizan heißt, füllt die Waagschale aus. Füllt die Waagschale aus, Subhanallah. Yani, füllt die Waagschale aus und darüber hinaus so viel wie Allah will. Himmel und Erde und was er noch darüber hinaus will, Subhanahu wa ta'ala. Die Frage, die man sich stellt, sollte man deswegen nicht noch viel mehr Alhamdulillah sagen? Noch viel mehr Subhanallah sagen? Der Prophet sagt sallallahu alaihi wa sallam, dass Subhanallah, Alhamdulillah sind doch zwei Worte, die auf der Zunge leicht auszusprechen sind, ja, aber schwer in der Waagschale wiegen. Ja, ich glaube, das ist. Und deswegen darf man sich nicht wundern über Menschen, die Dhikr machen, was das Zeug hält, wie sagt man auf Deutsch. Ja, und dann noch das Beste, wenn sie dann den Koran einfach benutzen. Was gibt es Schöneres und Besseres als der Koran al-Karim? Tayyib. Unser Nutzen von diesen Überlieferungen ist, liebe Geschwister, dass wir diese Dhikr lernen und dass wir das umsetzen. Ja? Dass wir das ab und zu mal so sagen, damit wir auch die Sunna nicht vergessen. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, wenn er Allah höre das Gebet desjenigen, der ihn lobt, yani Rabbana Rabbana in dieser Überlieferung heißt Allahumma Rabbana laka alhamd, okay. Allahumma Rabbana laka alhamd, dann sagte er auch, und jetzt kommt dieser Zusatz, sagt oft auch auf Deutsch erstmal, O Allah, unser Herr, dein ist das Lob, dass den Himmel, in einer Überlieferung die Himmel im Plural, und die Erde und das, was dazwischen ist, und alles, was du darüber hinaus willst, ausfüllt. Und auf Arabisch, Mil as-Samawati, im Singular Mil as-Sama, as-Sama ist der Himmel, oder eben im Plural Mil as-Samawati, wa Mil al-Ardi, wa Mil amashita min shayin ba'd. Und dann geht der Dua noch weiter, auf Deutsch, du bist derjenige, der die Verherrlichung und die Ehre verdient. Dies ist das Wahrhaftigste, was der Diener sagen kann. Oder was ein Diener sagen kann. Wir alle sind dir Diener. Niemand kann das, was du hergibst, verwehren. Ein Überlieferer namens Mahmud, ein Überlieferer des Hadiths, eine Version, sagt, fügt hinzu. Und niemand kann das, was, also fügt hinzu, heißt nicht von sich, sondern fügte in seiner Überlieferung diesen Satz hinzu. Und niemand kann das, was du verwehrst, hergeben. Niemand kann das, was du verwehrst, hergeben. Hiernach sagten alle Überlieferer, das heißt nur dieser eine Satz ist von diesen Überlieferer mehr, alle anderen sagten, der Reichtum eines Reichen wird ihm vor dir nichts nützen. Der Überlieferer Bichel sagte in seiner Version, unser Herr, dein ist das Lob und nicht, O Allah, dein ist das Lob. Ja? Also entweder sagen wir sagen meistens vielleicht Rabbana wa lakal hamd, und du kannst auch sagen Allahumma Rabbana, O Allah, unser Herr. Okay? Weil diese beiden Versionen gibt es. Ja? Diese eine Version sagte eben nur, sondern er sagte, unser Herr und dein ist das Lob. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, es geht ja nicht nur darum, dass man einfach diese Bittgebete runterbetet, damit man sie gesagt hat, sondern wenn man sich, wie wir vorhin mal gesagt, vorgestellt haben, was für einen Lohn einen erwartet durch den Dhikr. Also ich möchte nicht in diesem Punkt jetzt zu lange ausschweifen, aber wir wissen ja, dass der Dhikr ist das Herz der Gottesdienst. Also auch das Salah. Was hast du von deinem Salah an Lohn, da wo du geistig anwesend warst? Ja? Und das ist ja das, was du sagst. Du redest ja mit deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Tamam? Und deswegen sollen wir auch unbedingt die Bedeutungen davon kennen. Unbedingt. Und wenn du kein Arabisch kannst, lern wenigstens die Bedeutung auswendig. Wenn du das auch nicht kannst, dann wenigstens, ja, versuch mal zu lernen, das Wort bedeutet dies, das Wort bedeutet das. Ja? Wie ich gerade gesagt habe, Alhamd, Hamd. Hamd ist das Lob. Ist, glaube ich, nicht schwer, das sich zu merken. Ja? As-Sama oder As-Samawat. Samawat und Sama, wisst ihr, wie oft das im Koran vorkommt? Ja, wenn du diese eine Vokabel gelernt hast, hast du schon, mashallah, tabarakallah, viele Wörter im Koran gelernt. Ja? Fang mal mit den Worten an, die viel vorkommen. Das Wort Ard. Ard, glaube ich, auch nicht schwer, das zu merken. Es ist das gleiche Wort wie im Deutschen, die Erde. Kommt sowieso vom Arabischen. Okay? Für solche Worte merkt man sich, und damit du dann im Dua sagst, Allahumma Rabbana, Laka alhamd oder wa laka alhamd. Mil as-samawat. Was könnte bedeuten mil as-samawat? Yani, das ist gefüllt, al-mil, yani so voll wie die Himmel. So viel Lob gebührt dir. Stell dir mal vor, wenn du sagst, Alhamdulillah, es ist einmal. Wenn du sagst, Allah so gebührt dir, Allah, so viele Geschöpfe es gibt. Und dann kriegst du so viel Lob, wie Allah subhanahu wa ta'ala Geschöpfe hat. Ja? Und darauf hat ja auch ein Hadith, yani, darauf schön hingewiesen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt diesen Hadith einmal verinnerlichen, diesen Teil haben wir geklärt. Aber dann sagen wir auf Arabisch, ich habe es auf Arabisch noch gar nicht vorgelesen, ich sage es kurz auf Arabisch, damit wir es auch uns etwas lernen wollen. Ich spreche jetzt einmal den neuen Teil, den wir noch nicht hören, und zwar ab dem Teil, du bist derjenige, der die Verherrlichung und die Ehre verdient. Ahla thana'i wal majd. Und dann heißt Ahakku Maqal Abd. Das heißt, das ist das Wahrhaftigste, was ein Diener überhaupt sprechen kann. Ahakku Maqal Abd. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der das Lob, der alles Lob und allen Ruhm verdient. Das heißt, jede Form von Loben, jede Form von Lobpreisen gebührt ihm. Warum ist es das Wahrhaftigste, was der Diener gesagt hat? Ja, weil das ist ja das Resultat deines Wissens oder über Allah tabaraka ta'ala. Das ist das Resultat seiner vollkommenen Eigenschaften. Das ist das Resultat seiner Erhabenheit. Das ist das Resultat seines Vermögens, seiner Fähigkeit, seiner Macht. Ja? Das Ergebnis ist alles. Wir sagen Subhanallah. Das ist doch, wenn man überwältigt ist über irgendetwas, was Allah erschaffen hat, dann sagt man Masha'Allah. Und sagt man Subhanallah. Tamam? Warum? Weil dein Wissen über Allah Azza wa Jal führt dich dazu, zu sagen, ohne dass du es vermeiden kannst, dass du sagst Alhamdulillah oder Subhanallah oder so etwas in der Richtung. Tamam? Und deswegen ist es wahrhaftig, was der Diener sagen kann. Weil das ist, es gibt niemanden, der das eher verdient als Allah Tabaraka wa Ta'ala. Und Ahl al-Thana'i wal-Majd, du bist derjenige, der die Verherrlichung, man kann auch sagen, du bist derjenige, der jede Form der Verherrlichung, jede Form des Ruhmes verdient, subhanahu wa ta'ala. Und das ist also wahrhaftig und das Wahrhaftigste, weil es auf dem Wahrhaftigsten aufgebaut ist. Und dann sagt er, wa kulluna laka abd. Ja, und jetzt, nachdem du Allah azza wa jal gelobt hast, dann erniedrigst du dich vor ihm, weil dann hast du deine Stellung vor ihm erkannt, oder nicht? Dass du ihm sagst, وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ, wir alle sind deine Sklaven, wir alle sind deine Diener. Und Abd beinhaltet auch die Bedeutung der Selbsterniedrigung, ja, weil Sklave zu sein ist eine Erniedrigung, aber im Verhältnis zu Allah Azza wa Jal ist das eine Ehre. Weil du sagst dich los von der Anbetung aller anderen Geschöpfe, die es gibt. Deswegen bist du ein, das ist die wahre Freiheit, ne? Weil du sagst dich los von der Anbetung, betest niemanden an, außer Allah subhanahu wa ta'ala, weil er nur einmal dich erschaffen hat und so weiter. Aber das ist die, wie sagt man, die Erniedrigung, die dich erhöht. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, niemand erniedrigt sich für Allah, ohne dass Allah ihn dadurch erhöht. Okay, was ist das Resultat dieses Verhältnisses? Allah ist unser Herr, ihm gebührt alles Lob, wir sind seine Diener, alle. Und auch der Ausdruck, wir sind alle deine Diener, impliziert auch irgendwie die Bedeutung, dass wir alle gleich sind vor ihm, subhanahu wa ta'ala. Im Sinne von gleich, dass wir alle im Vergleich zu ihm unfähig sind. Ja, und wir können nur das, was er uns gewährt hat und bestimmt hat. Was resultiert daraus? Er sagt, La mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana'at. Das heißt, es gibt niemanden, der das, was du hergeben willst, verwehren kann. Und es gibt niemanden, der das, was du verwehren willst, hergeben kann. Das heißt, zum Beispiel der Rizq. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem Rizq geben will, auch wenn die Menschen sich alle versammeln würden, können sie das nicht verwehren, dass dieser Geschöpf das bekommt. Und umgekehrt genauso. Wenn Allah azza wa jalla dir etwas verwehren will, nicht geben will, dann wird es niemanden geben können, der dir das geben kann. Unmöglich. Und das ist die unsere, das ist der Tawhid al-Rububiyya. Ja, das ist die Allahs Einzigartigkeit oder Tawhid in Bezug auf seine Taten, subhanahu wa ta'ala. Und da niemand ihm dies streitig macht, das ist, weil wir sagen, oh Allah, wenn du gibst, das Geben ist eine Tat. Wenn du verwehrst, das Verwehren ist eine Tat. Niemand kann hier dir widersprechen, niemand kann hier dazwischen funken, dann haben wir ihn als einzigartig gemacht in dieser Hinsicht. Ja? Das ist die Rububiyya. Und dann geht es noch darum, وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Al-Jadd ist der Reichtum, das Vermögen. Vor dir hilft das Vermögen nicht. Oder vor dir hilft das Vermögen eines Vermögenden nichts. Ja, nichts. Gemeint ist, yani, es hilft ihm nichts, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala es annimmt. Oder es hilft ihm nichts, wenn er meint, dass ihm dieses Vermögen etwas eine Stellung gibt bei ihm, subhanahu. Nein, überhaupt nicht, weil er ist derjenige, der das Vermögen gegeben hat. Also ist es nicht etwas, womit du jetzt dich irgendwie dir eine bestimmte Stellung bei ihm, subhanahu wa ta'ala, erkaufen kannst. Weil der Rizq ist eine Gabe von Allah azza wa jal. Tayyib. Auf jeden Fall, hier, das ist eine der Überlieferungen diesbezüglich. Es gibt noch mehrere andere. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn der Imam sami'a Allahu liman hamida, Allah erhöre das Gebet desjenigen, der ihn lobt, sagt, dann spricht Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamd. O Allah, unser Herr, dein ist das Lob. Denn wer dies zeitgleich mit den Engeln sagt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. In diesem Fall, nachdem der Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala uns Überlieferung gezeigt hat, die sich um den Wortlaut dieses Bittgebetes, dieses Dua drehen, sagt er uns in diesem Fall mehrere rechtliche Bestimmungen. Die Frage, die sich jemand stellen könnte, ist zum Beispiel, wann sagt man dies? Wer sagt dies? Der Imam, der Ma'mum, der Munferit alle oder nur manche von ihnen? Ja? Und die nächste Frage ist auch, welchen Lohn habe ich? Als würde man sagen, das ist für Allah, aber was habe ich davon? Okay? Und auch diese Antwort bekommst du in dieser Überlieferung, die wir gehört haben. Die erste Angelegenheit, wie heißt es, wann man das sagt, wurde bereits in einer vorigen Überlieferung schon erwähnt, und zwar, wenn man sich aus der Verbeugung erhoben hat. Aber die Frage ist, wer sagt dies? Und hier sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn der Imam sami'a Allahu liman hamida gesagt hat, dann sollt ihr sagen, Allahumma rabbana lakal hamd. Diese Aufteilung, nennt man, ist eine Form von Mafhum, vielleicht unter denjenigen euch, die auch die Usul lernen, und es nennt man Taqsim Mafhum. Taqsim Mafhum, hier wird sozusagen unter dieser Aufteilung, was der Imam sagen soll und was der Ma'mum sagen soll, okay, Taqsim heißt Aufteilung, ja, darunter versteht man, dass nicht beide beides sagen. Und das ist eine Sache, über die die Ulama sich uneinig sind. Manche Ulama sagen, also erstmal sind wir uns einig darüber, dass der Imam Sami'a Allahu liman hamida sagt, während er sich aus der Verbeugung erhebt. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, die Frage stellt sich, diese Aussage, Sami'a Allahu liman hamida, soll sie der Imam auch sagen oder soll der Imam sie nicht sagen? Entschuldigung, soll der Ma'mum sie auch sagen, der hinter dem Imam ist, oder soll er sie nicht sagen? Die Mehrheit der Gelehrten sagt, er sagt sie nicht. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, der Ma'mum spricht dieses Sami'a Allahu liman hamida nicht. Und warum? Ja, sie berufen sich auf diesen Mafhum, den ich gerade eben vorhin erklärt habe. Weil sie sagen, wir verstehen unter der Aussage des Propheten, wenn der Imam das eine gesagt hat, dann sollt ihr das andere sagen, dass eben dass das Erste nur vom Imam gesagt wird und nicht eben nicht von den anderen. Tamam? Die nächste Frage lautet, dass die Aussage Rabbana wa lakal hamd oder in den anderen Versionen, die überliefert worden sind. Dass der Ma'mum das sagt, steht außer Frage. Denn er hat ja gesagt, dann sagt Rabbana wa lakal hamd und so weiter. Die Frage ist hier wiederum, soll der Imam das sagen? Und auch hier sagen wir, jawohl, der Imam soll das sagen. Warum? Weil im ersten Satz hat er gesagt, wenn der Imam sami'a Allahu liman hamida, das heißt speziell für den Imam, richtig? Dann hat er gesagt, dann sagt Rabbana wa lakal hamd. Diese Aussage sagt, an wen richtet sich das? Er hat nicht gesagt, dann sagt ihr Ma'mum Rabbana wa lakal hamd. Und er spricht immer noch, spricht praktisch alle an. Okay? Und wenn er alle anspricht, gilt das für den Imam als auch für den Ma'mum. Und deswegen die Zusammenfassung von dem Ganzen ist, dass der Imam, und was für den Imam gilt, gilt natürlich auch für den Munfarid. Das heißt, derjenige, der alleine betet, er sagt, Sami'a Allahu liman hamida, und auch Allahumma Rabbana wa lakal hamd, oder wie auch immer, welche Version er haben möchte. Und der Ma'mum sagt nur, wenn er sich aufrecht hingestellt hat, Rabbana wa lakal hamd. Das war's. Und er sagt nicht Sami'a Allahu liman hamida, sondern es sagt nur der Imam, Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Und die Frage, welchen Lohn dürfen wir erwarten, wenn wir das sagen, der Lohn ist außerordentlich groß. Allah Azza wa Jal verspricht uns durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir dies zeitgleich mit den Engeln sagen, und das ist ein Hinweis darauf, dass auch die Engel mitbeten, zumindest dieses Bittgebet mit erwidern. Wenn man das sagt, dann werden einem die vergangenen Sünden vergeben. Was für eine große Ehre für den Menschen, dass er mit den Engeln zusammen das sagen darf. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns das nicht mitgeteilt hätte, dann wüssten wir nicht, wann die Engel dieses Bittgebet sprechen. Und wir hätten geguckt, wie Allah uns diese Sache beigebracht hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht gesagt hätte, in diesem Moment sagst du das, dann bekommst du diesen Lohn. Wenn Allah uns nicht beigebracht hätte, wann wir in Mina sind und dann in Arafat sind und dann in Muzdalifa sind und dann wieder nach Mina. Wie hätten wir das wissen können? Wie hätten wir das wissen können, außer wenn Allah uns da diesen Propheten geschickt hätte, السلام, der uns diese Sache weist. Dieses gehört zur Rechtleitung Allahs Azza wa Jal, diese Rechtleitung, die er vielen Menschen vorenthalten hat. Viele Menschen wissen nicht, dass sie, wenn sie in eine Moschee gehen würden, beten und die Sünden ablegen. Viele wissen das nicht. Viele Menschen wissen nicht, dass wenn sie im Ramadan aufrichtig fasten für Allah und so weiter, dass sie dadurch einfach ihre Sünden vergeben bekommen. Ja, sie leben auf der Welt und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man sich reinigen kann, auch verschiedenartig. Allah hat die Gelehrten unter den Muslimen dahin geleitet, und, aber nicht jeder Mensch, subhanallah, folgt dieser Rechtleitung. Wir danken Allah Azza wa Jal für diese Hinweise, und das ist ja nur das, was wir wissen, und je mehr Wissen du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, Vergebung zu erlangen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ihm werden die vergangenen Sünden vergeben. Allahs Barmherzigkeit ist groß, und wir hoffen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass man durch diese, yani, wenn du jeden Tag, fünfmal pro Tag dein Imam betest, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass du auch irgendwann mal auch das gleichzeitig sagst mit dem Imam. Und die Frage, die in diesem Zusammenhang nicht beantwortet worden ist, aber gibt es ja andere Überlieferungen dafür, und zwar, wann sagt man, die Frage, die beantwortet worden ist in diesem Zusammenhang, ist eben, wann die Engel das sagen, nämlich eben nachdem der Imam Sami'allahu liman hamida gesagt hat, Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Wie wir wissen, sagt man Sami'allahu liman hamida, während man sich aus der Verbeugung erhebt, und erst wenn man aufrecht steht, dann sagt man Rabbana wa lakal hamd. Imam Amr al-Sha'bi sagte, und das ist Hadith 849, die Leute hinter dem Imam sollen nicht Sami'allahu liman hamida sagen. Die Leute hinter dem Imam sollen nicht Allah erhöre das Gebet desjenigen, der ihn lobt, sagen, sondern nur Rabbana lakal hamd, oder Rabbana wa lakal hamd, o unser Herr, dein ist das Lob. Das ist die Ansicht von Amr gewählt. Ich habe gesagt, das ist die Ansicht der meisten Ulama gewesen ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 141. Das Bittgebet zwischen den beiden Niederwerfungen. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen den beiden Niederwerfungen Folgendes sagte: O Allah, vergib mir, erbarme dich meiner, schenke mir Wohlbefinden, leite mich recht und versorge mich. Auf Arabisch: Allahumma ghfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Das ist eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und welches Dua auch immer man sagt von den Überlieferten, so hat man sein Soll erfüllt. Und das Mindeste, wie manche Gelehrte gesagt haben, man sagt, besonders die das als Pflicht sehen, ja, die Hanabila sehen diese Adhkar als Pflicht, im Gegensatz zu den meisten. Sie sagen, man sagt das Mindeste, dass man Allah einmal um Verzeihung bittet. Rabbi ghfirli. Ja. Und wenn man das mehrmals sagt, dann ist es noch besser. Ja. Und deswegen, das Mindeste ist, man es einmal sagt, aber wenn du hinter dem Imam bist, sprich viele Bittgebete, weil das ist eine Möglichkeit, Bittgebete zu sprechen. Weil der Hadith sagt dir, vergib mir, erbarme dich meine, schenke mir Wohlbefinden, leite mich recht, versorge mich. Und in anderen Überlieferungen ist auch die Reihenfolge anders. Das heißt, es geht darum, an dieser Stelle, mach Dua. Mach Dua. Aber mindestens bitte Allah tabaraka ta'ala einmal um Verzeihung, weil das ist, was in den Überlieferungen übereinstimmend meistens bis nach überliefert worden ist. Wallahu a'lam. 142. Dieser Hadith natürlich ist auch ein Hinweis darauf, dass man ein Dhikr spricht. Nicht bei allen Ulama spricht man ein Dhikr zwischen den zwei Niederwerfungen. Und manche sehen dieses Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen einfach nur als eine kurze Pause, bevor man sich ein zweites Mal niederwirft. Und deswegen sagen wir, gibt es keinen Dhikr in dieser Position. Aber richtigerweise, der Dhikr ist überliefert worden. In diesem Hadith und auch in anderen. Und das weist darauf hin, dass man sich nicht nur hinsetzt, um sich wieder niederzuwerfen aus dem Sitzen, sondern es weist darauf hin, dass man auch kurz tatsächlich sitzen bleibt, so kurz, bis man zur Ruhe kommt, bis alle Gelenke zur Ruhe gekommen sind und dann auch dieses Bittgebet spricht und danach sich erst zur Niederwerfung ein zweites Mal bewegt. 142. Wenn eine Frau ihren Kopf aus der Niederwerfung erhebt, wann eine Frau ihren Kopf aus der Niederwerfung erhebt, wenn sie mit Männern betet. 851. Asma, die Tochter von Abu Bakr radiallahu anhuma, sagte, dass sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen hörte. Wer von euch, das heißt wer von euch Frauen an Allah und den letzten Tag glaubt, soll den Kopf nicht erheben, bevor die Männer ihren Kopf erhoben haben. Und dann sagte sie, rahimahullah ta'ala, weil er es verabscheute, dass die Frauen die Schamteile der Männer sehen könnten. Und gemeint ist in diesem Zusammenhang, sie sollen den Kopf nicht erheben, das heißt aus der Position der Niederwerfung, in die des Sitzens. Ja. Das heißt, sie sind gerade in der ersten Niederwerfung und bevor sie sich hinsetzen, sie sollen erst warten, bis die Männer sich hingesetzt haben und danach sollen sie erst ihren Kopf heben. Und die Erklärung ist deutlich wegen der Aura, dass sie gesehen werden könnte. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Aura, die verdeckt werden muss beim Mann, muss so verdeckt sein, dass er in der Position des Stehens, ja, dass er in der Position des Stehens, wenn er im Gebet steht, nicht die Aura gesehen werden kann. Ansonsten, wenn es ähnlich auch wie man im Ihram ist, wenn man seine Ihram-Kleidung hat, ein Mann darf darunter keine Unterhose tragen oder eine Hose tragen oder ähnliches. Ja. Deswegen hat er nur sein Tuch um sich gewickelt. Wenn er steht, sieht man die Aura nicht. Ja. Aber wenn er in der Niederwerfung ist, kann die Aura vielleicht gesehen werden. Oder wenn er sitzt oder ähnliches. Das weist darauf hin, dass es nicht darum geht, dass man seine Aura von keiner Hinsicht sehen kann, sondern es geht darum, dass man sie, wenn man vor ihm steht oder wenn er steht, diese Aura nicht sehen kann. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. 143. Wie lange man nach der Verbeugung stehen soll und wie lange man zwischen den beiden Niederwerfungen sitzt. Wie lange man nach der Verbeugung stehen soll und wie lange man zwischen den beiden Niederwerfungen sitzt. Diese zwei Positionen sind deswegen interessant, weil das in der Realität Positionen sind, die sehr viele Leute auf die leichte Schulter nehmen und nur ihr kurze Beachtung schenken. Das heißt, sie sagen Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd und bewegen sich sofort zur Niederwerfung runter, ohne vielleicht kurz zur Ruhe zu kommen. Und das ist in der Realität, sieht man, dass die Leute dieses Problem haben. Zweitens, zwischen den beiden Niederwerfen. Weil manche der Meinung sind, dass diese Sitzung zwischen den beiden Niederwerfungen nur deswegen da ist, damit man sich ein zweites Mal niederwirft. Warum? Weil natürlich könntest du deinen Kopf kurz hochheben und wieder runter machen. Ja? Aber das ist nicht die vollkommene Art. Die vollkommene Art des Niederwerfens für Allah subhanahu wa ta'ala ist aus einer erhöhten Position. Weil du erniedrigst dich ja. Richtig? Dein Kopf kurz hoch zu machen, ist keine erneute wirkliche Erniedrigung. Okay? Und deswegen auch deswegen sagen manche Gelehrte, sogar wenn du Koran liest und du kommst zu einem Vers, wo eine Sajda vorkommt, dass du dich sogar aufstellen sollst und dann niederwerfen sollst. Okay? Weil sie sagen, das erweckt eher den Eindruck einer Person, die sich für Allah erniedrigt. Als wenn er sowieso schon am Boden ist. Könnte ja sein, ich übertreibe jetzt mal, das machen wir nicht, weil wir dürfen im Sujud keinen Koran lesen. Stell dir vor, jemand ist im Sujud und liest Koran und es kommt eine Sajda. Was macht er? Er bleibt wie er ist. Ist die Frage der Absicht? Nein, es geht nicht nur um die Absicht, es geht um die Absicht und die Tat. Davon abgesehen, dass man im Sujud keinen Koran liest, wie ich gesagt habe. Tayyib. Und dann lesen wir diese, jetzt haben wir diesen Hintergrund verstanden. Und jetzt lesen wir diese Überlieferung 852. Wir nähern uns dem Ende des ersten Bandes. Al-Bara' radiallahu anhu wa arda. Aber wie ich gesagt, immer sage, es geht gar nicht darum, dass man ein Buch fertig macht. Also es geht darum, wir wollen, solange wir leben, uns immer noch treffen und Hadith lesen, oder nicht? Oder hat irgendjemand vor, so eine Episode abzuschließen, dann das war's. Ich will nie wieder Hadith lesen. Nein, inshallah ta'ala, wenn wir fertig sind, und also, wenn das einzige Hadith-Werk wäre, dann lesen wir es nochmal. Oder hast du dir, mashallah, alle gemerkt, ja? Du warst immer dabei und immer geistig anwesend. Ja? Deswegen gibt es manche Gelehrte, die, was heißt Gelehrte, also Muslime, sage ich mal allgemein, es gibt manche Muslime, die Bücher wie diese Sunna-Werke, Sahih Bukhari natürlich allen voran, ja, die lesen das wie den Koran. Das heißt also, sind sie einmal durch, lesen sie wieder neu. Einmal im Monat, alle zwei Monate, einmal durchlesen. Da hast du einen Überblick über die Hadith. Ja? Was du beim ersten Mal nicht gemerkt hast, merkst du beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Da hast du einen Überblick. Zumindest den Hadith, den kenne ich, der ist authentisch. Ja, vielleicht nicht wortwörtlich kenne ich ihn, aber den gibt es, den finde ich auch wieder im Buch. Ja? Wie jemand, der den Koran viel liest, findet die Stellen, inshallah, wenn er danach versucht. Ja? Tayyib, Al-Bara berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam die Niederwerfung, die Verbeugung und das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen ungefähr gleich lang machte. Noch einmal, was macht er alles gleich lang? Die Niederwerfung, As-Sujud. Das, was wir alle machen. Die Verbeugung, Ar-Ruku'. Okay? Bei beiden sagen wir also den Dhikr normalerweise, Subhana Rabbil A'la, beziehungsweise Subhana Rabbil Azim, dreimal. Okay? Wunderbar. Und was machte er noch gleich lang? Das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfen. Fertig. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, bei Tirmidhi und bei Abu Dawud überliefert worden. Hier ist authentisch überliefert. Deswegen darf keiner mehr danach kommen und sagen, zwischen den beiden Niederwerfen bleibt man nur ganz kurz, bis man so ruhig, bis man diese Position erreicht hat und dann darf man sie wieder verlassen. Nein, nein. Nein, nein. Selbst wenn man das dürfte, ist nicht die Sunna. Selbst wenn man das dürfte, selbst wenn jemand sagen würde, die Tumma'nina, das heißt das zur Ruhe kommen in dieser Position, ist keine Säule des Gebets, kein Rücken. Wie manche Ulama gesagt haben. Ja? Wir sagen, es ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, was ist Sunna? Ich will so beten, wie der Prophet gebetet hat. Bring mir nicht bei, was ich mache, um so gerade zu bestehen. Nein, bring mir bitte die Sunna bei. Wie jemand, der zu Hajj geht, einmal in seinem Leben, zum ersten Mal in seinem Leben, zahlt Tausende von Euros, ja, der will nicht wissen, wie man die Kurzversion macht für den Hajj. Er will die Hajj wie der Prophet machen, sallallahu alaihi wasallam. Der will nicht sagen, ja, zwei Tage in Mina, 11., 12. kann ich nach Hause. Nein, Achi, ich bin jetzt gekommen von 5000 Kilometer oder noch mehr oder noch weniger. Ich möchte die Hajj komplett machen. Bis zum 13. Dhul-Hijjah in Mina bleiben. Dreimal die Steinhaufen bewerfen und fertig. Ja? Das ist was, und das ist auch das Richtige, wie man den Menschen beibringt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat er vorgebetet gemäß der Sunna oder hat er vorgebetet gemäß, wie man es gerade machen muss? Die Frage stellt sich gar nicht, oder? So war er Lehrer, bitte lass uns auch so den Menschen das beibringen. Und wenn nachher jemand kommt und sagt, ja, ich habe mal aus Versehen nicht Rabbi Khfirli gesagt im Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen und ich habe schnell gebetet, so. Ist es korrekt oder nicht korrekt? Dann du und dein Glück, je nachdem, wenn du fragst in diesem Zusammenhang. Nein. Aber ansonsten immer wichtig, dass man den Leuten beibringt, wie es richtig ist. Ja? Weil auch bei vielen anderen Dingen. 853. Da haben wir noch die zwei Hadithe, inshallah, tabarakatuh. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, ich habe nie hinter jemandem gebetet, der sich im Gebet kürzer fasste und das Gebet dabei trotzdem vervollkommnete, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wenn er Sami'a Allahu liman hamida gesagt hatte, stand er, bis wir dachten, er hat bestimmt vergessen. Dann sprach er den Takbir und warf sich nieder und saß zwischen den beiden Niederwerfungen, bis wir dachten, er hat bestimmt vergessen. Wir haben gesagt vorhin, es gibt zwei Positionen, wo wir die Menschen beobachten, dass sie da sehr schnell machen. Das eine war zwischen den beiden Niederwerfungen. Diesen Hadith haben wir gerade eben von Al-Bara ibn Azib gehört. Und dann ist die zweite Frage, was ist mit dem nach Sami'allahu liman hamida, wenn man aufrecht steht, bevor man sich niederwirft. Und das ist die Antwort hier in diesem Hadith, im Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu. Ich muss dir vorstellen, er sagte, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Sami'allahu liman hamida, dann stand er so lange, bis wir dachten, er hat vergessen. Hat vergessen, was heißt er hat vergessen? Das bedeutet, liebe Geschwister, er hat vergessen, dass er in der Position ist nach dem Rukur. Weil es gibt ja im Gebet nur zwei Positionen im Stehen. Vorm Rukur und nach dem Rukur. Kennt ihr eine dritte? طيب. Vor dem Rukur, wenn einer vor dem Rukur lange steht, kann man dann sagen, vielleicht hat er vergessen. Was soll er vergessen haben? Er liest die Fatiha, er liest Koran. Das heißt, du würdest eher sagen, er liest nicht so lang. Richtig? Du würdest eher sagen, er hat lang gelesen, aber vergessen, was soll er vergessen? Aber wenn er sagt, Sami'allahu liman hamida, und du erwartest, dass man eigentlich nur sagt, Rabbana wa lakal hamd, und wieder runter zum Sujud, richtig? Und jetzt plötzlich sagt er, Sami'allahu liman hamida, und dann bleibt er da und steht und steht und steht. Du hast deinen Dhikr schon gesprochen, den ersten, den du gelernt hast, den zweiten, den du gelernt hast, du hast nicht mehr, was du sagen sollst, okay? Und er steht immer noch. Und dann kommst du auf die Idee zu sagen, ey, vielleicht hat er vergessen, vielleicht liest er wieder Koran. Richtig? Im Gebet Sonnenfinsternis und Mondfinsternis kommt sowas vor, ne? Weil da gibt es ja zwei Rukur in einer Rak'a. Ne? Dann macht es ja mal Alhamdulillah, beginnt wieder mit der Fatiha und liest und so, gerade wenn es ein leise Gebet war. Manche Gelehrte sagen, das sonnenfinsternes Gebet betet man leise, weil es tagsüber ist. Ja. Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, guck mal, wie lange er stand. Deswegen zu sagen, Sami'allahu liman hamida, sofort runterzugehen, widerspricht dem Hadith vollkommen. Ja. Und manche Ulama haben sogar darauf hingewiesen, dass das ein Hinweis ist, dass man was macht, dass man während dem Stehen immer die rechte Hand auf die linke legt. Immer die rechte Hand. Warum? Weil sie sagen, wenn du den Imam siehst und immer Sami'allahu liman hamida und lässt deine Hände runter, dann kannst du ihn sagen, er hat vergessen. Das passt nicht. Er hat nicht vergessen. Er steht da, macht seinen Dhikr, wiederholt ihn zwei, dreimal, viermal, richtig? Aber wenn er die Hände übereinander schlägt, dann ist es die Position, die bei allen Gelehrten vor dem Rukur gemacht wird. Das würde passen. Würde passen zu dieser Überlieferung. Wallahu ta'ala a'lam. Wie dem auch sei, diese Überlieferung weisen alle darauf hin, dass der Prophet a.s.w. in jeder Position des Gebetes, in jeder, ohne Ausnahme, so lange dort verweilte, bis er zur Ruhe gekommen ist. Bis er zur Ruhe gekommen ist. Das heißt also, bis sein Körper, wie heißt es, der Rücken, was bewegt man? Man bewegt den Oberkörper, ja, dass dieser sozusagen zur Ruhe gekommen ist. Und mindestens sagt, bleibt man eben so lange ruhig, bis man den Dhikr gesprochen hat. Und das wäre in diesem Fall Rabbana wa lakal hamd. Das wäre sozusagen das Kürzeste, was man mindestens sagen müsste, oder Rabbana lakal hamd. Und dann hat man, wenn man so lange groß ruhig war, dann hat man den Dhikr gesprochen hat, dann kann man sich runter bewegen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Dann schauen wir uns noch den letzten Hadith an. Bi'idhnillahi azza wa jal. Übrigens, auch diese Überlieferung, man kann darunter verstehen, dass der Prophet das nicht immer gemacht hat. Das immer gemacht hat. Weil, wenn er es immer so gemacht hätte, dann würde man sich ja nicht wundern, oder fragen, hat er vergessen? Also wenn einer immer in einer Position lange bleibt, dann warum würde ich dann denken, hat es vergessen? Nee, wenn er normalerweise kürzer macht, zum Beispiel, Rabbana wa lakal hamd. Wie lange dauert das? Eine Sekunde. Und geht dann runter, das ist normal. Ja? Und dann ab und zu sagt er, leise, das hören sie ja nicht. Ja? Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. So, ich habe versucht, das mit den Fingern zu zählen. Sekunden hat nicht geklappt, gleichzeitig. طيب. Aber das waren vielleicht 30 Sekunden. Statt eine Sekunde waren es 30 Sekunden. Da kann man schon denken, hat er vergessen? Deswegen, wie ich gesagt habe, am besten ist immer, dass man die Sunna umsetzt. Und also mal so und mal so, beides macht. Und der riesige Vorteil ist auch daraus, liebe Geschwister, dass ein schöner Nebeneffekt für die Leute, die hinter dem Imam beten, und zwar was? Dass sie nicht monoton alles nachmachen, ohne mitzudenken. So etwas lässt dich aufwachen. Ja, deswegen, manche Gelehrte haben auch gesagt, es ist normal, dass man sagt, wenn man zu Sujud runtergeht, dass man zum Beispiel Allahu Akbar, wo sagt man runtergehen und beim Hochgehen Allahu Akbar. Okay, also die Stimmlage passt man an seiner Bewegung. Das ist natürlich, das macht man nicht absichtlich. Ja? Wie heißt es? Und wir haben gesagt, manchmal gesagt, versuch mal ab und zu wenigstens immer gleich zu machen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Egal, ob du hoch oder runter gehst. Das führt sehr schnell dazu, zu was? Dass dahinter daran nicht mehr weiß, was passiert. Ja. طيب. Dann der letzte Hadith für heute, inshallah, 854. Al-Bara ibn Azim sagte, ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Überlieferer Abu Kamil sagte, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, im Gebet beobachtet. Ich fand vor, dass sein Stehen gleich lang war wie seine Verbeugung. Seine Niederwerfung und sein aufrechtes Stehen nach der Verbeugung wie seine Niederwerfung. Sein Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen, seine Niederwerfung und sein Sitzen zwischen dem Taslim und dem Weggehen waren auch etwa gleich lang. Noch einmal. Ich fand vor, dass sein Stehen gleich lang war wie seine Verbeugung. Sein Stehen in erster Linie ist damit gemeint, gemäß der Überlieferung, sein Stehen beim Lesen des Koran. Und seine Verbeugung danach, das sagt von Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, noch andere Adhkar, dass das gleich lang war. Wie ich gesagt habe, das heißt nicht, dass es immer der Fall so gewesen sein muss, tamam, und das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, diese Angelegenheiten sind relativ. Das heißt also, da stand keiner mit der Stoppuhr daneben, hat sich das gemerkt. Sondern was damit ausgesagt werden soll, ist, macht das eine nicht besonders lang und das andere besonders kurz oder ähnliches. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass er, das immer so gemacht hat. Warum? Weil wir Überlieferungen haben, die klar sind. Er hat, dass er in der Regel dreimal Subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass er den Koran gelesen hat, die Surah so und so, Surah so und so in seinem Salat. Aber stell dir mal vor, jemand betet ein freiwilliges Gebet. Allahu Akbar, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Lässt vielleicht sogar den Istiftah Dua weg, ja? Lies die Fatiha, Surah Al-Kawthar, wie lange braucht er dafür? Ein paar Sekunden. Und dann sagt Allahu Akbar, das ist im Rukur, und nimmt sich ein bisschen Zeit. Subhanallah. Vielleicht sagt er 7 Mal. Okay. Da kommen wir schon etwa in die gleiche Nähe. Aber zu sagen, dass er jetzt im Stehen Surat al-A'la gelesen hat, Surat al-Isha, und dann im Rukur so lange, wie man Surat al-A'la, also ein paar Minuten sozusagen, war in der Gemeinschaft, das ist, glaube ich, nicht haltbar. weil das auch viel zu anstrengend wäre für die Leute hinter dem Imam. Und er sagte, ich habe den Propheten beobachtet. Weil diese Sache beobachten kann bedeuten, dass er ihn beobachtet hat, wie er betet, alayhi salatu wasalam. Und wir wissen ja auch im Salah, im Nachtgebet, hat er sich die Zeit genommen, alayhi salatu wasalam. Dass er lang im Sujud war, lang im Rukur war, lang im Sitzen war, und so weiter. Und so fort. Tayyib. Dann weiter, seine Niederwerfung, Sujud, und sein aufrechtes Stehen nach der Verbeugung, nachdem er es mir Allah Muhammad gesagt hat, auch gleich lang und auch die Sujud. Ja. Also seine Niederwerfung und sein aufrechtes Stehen nach der Verbeugung wie seine Niederwerfung, wie beide gleich lang. Sein Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen und die Niederwerfung selbst auch gleich lang. Sujud war etwa so lang wie das Sitzen zwischen den zwei Sujud. Das passt auch bei den normalen Gebeten. Ganz gut. Und das wiederum war auch etwa so lang wie sein Sitzen zwischen dem Taslim und dem Weggehen. Und dem Weggehen. Dieses Insraf, dieses Weggehen, kann zwei Sachen bedeuten. Entweder er saß und hat diese Mitgebete gesprochen, At-Tahiyyatu Lillahi und so weiter. Und hat das Insraf bedeutet, hat sein Gebet beendet. Okay? Was aber auch bedeuten kann, ist damit das Sitzen nach seinem Taslim gemeint ist. Das heißt, er ist fertig mit dem Gebet und ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß und wandte sich den Leuten zu und blieb in dieser Position, hat ein paar Azkare gesprochen und ist dann gegangen. Tamam? Weil all diese Sachen sind muhtamil, wie man sagt, also kann beides damit gemeint sein. Das eine schließt das andere auch nicht wirklich aus. Und gleichzeitig sagen wir auch, das bedeutet nicht, dass es nicht Ausnahmen gab. Es kann nicht sein, dass das passt mit jemandem, der Allahs gedenkt bis zum Sonnenaufgang. Ja, das eine passt nicht mit dem anderen. Aber was überliefert wird, ist ja, wie es normalerweise gewesen ist, wie es häufig gewesen ist. Und ihr müsst immer verstehen, jeder Überlieferer überliefert in der Regel das, was er erlebt hat, was er gehört hat, was er gesehen hat, was er erzählt bekommen hat. Und nicht alles. Nicht alles. Ja? Jeder Sahabi, jede Ehefrau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefern das, was sie von ihm gesehen und beobachtet haben. Und was das konkret bedeutet, das schließt nicht aus, dass andere was anderes gesehen haben. Das schließt nicht aus, dass das, was er überliefert, vielleicht sogar am Anfang des Islam gewesen ist. Und heute, was es anders ist. Ja? Und so weiter und so fort. Deswegen muss man immer die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder das besser gesagt, was das über ihn überliefert worden ist, richtig einschätzen und alle Überlieferungen in diesem Zusammenhang betrachten und nicht einen Teil der Worte nehmen und einen Teil wegnehmen. Das ist das Schöne bei solchen Büchern, Sunna-Werken. Weil Sunna-Werke, was ist ein Sunna-Werk? Also dieses Buch nennt man Sunan. Ja. Sunan ist ein Fachwort. Sunan heißt nicht einfach nur Hadithe. Ja. Bukhari ist auch ein Hadithwerk. Ja. Aber Bukhari ist kein Sunan. Ja. Was ist ein Sunan? Sunan ist ein Hadithwerk, bei dem die Hadithe gemäß den Themen des Fiqh geordnet sind. Und das merkt ihr ja die ganze Zeit, oder nicht? Wir machen Salah, erstmal Tahara, Salah und so weiter, das ist geordnet und auch kapitelweise unterteilt. Man merkt, Imam Abu Dawud war ein Faqih. Okay? So eine Anordnung findest du in Sahih Bukhari teilweise. Teilweise. Ja? Weil Sahih Bukhari nennt man nicht Sunan, sondern ein Jami'. Ein Jami' umfasst noch viel mehr als nur Hadithe über den Fiqh, sage ich mal, zum großen Teil. Es geht um den größten Teil. Der Überlieferungen. Und der Vorteil ist eben für den Faqih, wenn er ein Sunna-Werk hat, dann hat er immer alle Hadithe, die relevant sind, in einem Abschnitt. Okay. Ansonsten, zum Beispiel, habt ihr auch vielleicht mal gehört, den Begriff Musnad. Musnad. Zum Beispiel Imam Ahmed hat den berühmtesten Musnad. Ist auch ein Hadith, ja? Aber da ist die Ordnung ganz anders. Das ist ganz, auch interessant, aber es ist anders. Und zwar die Ordnung ist dort nach Überlieferer. Die Hadithe von Abu Bakr, die Hadithe von Umar und so weiter, radiallahu anhuma. Und die können, der eine Hadith, der erste hat was mit Salat zu tun, der nächste hat was mit Zakat zu tun, der nächste hat mit Akhlaq zu tun, also ganz anders. Da weißt du eben, was hat welcher Sahabi so gekannt an der Überlieferung, sozusagen. Ja. Das ist auch eine ganz andere Art. Und das kann man dann auch nehmen und neu ordnen, theoretisch. Ne? Kann man auch machen. طيب بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك